Der erzählende Affe fühlt sich wohl mit Erzählungen, die ihm helfen, zumindest ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erlangen. Der Kaninchenbau der Verschwörungserzählungen gibt denen eine Heimat, die unter etwas leiden, was man eine narrative Obdachlosigkeit nennen könnte, in Anlehnung an den Begriff der ideologischen Obdachlosigkeit des Soziologen Leo Löwenthal. Die ihnen zur Verfügung gestellten Geschichten und ihre inhärenten Erklärungen helfen ihnen offenbar nicht mehr, in der Welt, in der sie leben, zurecht und aneinander vorbeizukommen. To get along and get ahead. Ihre Entfremdung von den traditionellen Narrativen ihrer Kultur und Milieus führt erst zu einem Unbehagen, dann zu einer Offenheit gegenüber alternativen Ansätzen, schließlich zu der paranoiden Überzeugung, schon immer belogen worden zu sein. Und wer sich erst einmal abgekehrt hat von Mainstream-Medien und den bösen Eliten, ist mitunter nur noch schwer erreichbar. Dies ist kein harmloses Problem einiger weniger verirrter Seelen, so schillernd und manchmal schlicht lustig sie erscheinen mögen. Im Kern sind nahezu alle Erzählungen und Gerüchte, die man unter Verschwörungstheorien zusammenfassen könnte, mindestens antidemokratisch, weil sie pauschal das System und die Eliten verantwortlich machen. Die meisten tragen aber sogar protofaschistische Elemente in sich. Ihre Narrative gleichen sich in einigen Punkten. Die demokratisch legitimierten Eliten seien korrupt, böse, wollen den Menschen schaden. Schuld seien häufig einzelne Juden oder die Juden an sich. Das System der Demokratie funktioniere grundsätzlich nicht, sondern fördere kriminelle Energie und Ausbeutung. Aggressiver, ja sogar militanter Widerstand scheint da legitim. Mehr noch, aus Sicht radikalisierter Protofaschisten und Verschwörungsgläubiger ist Widerstand, auch gewalttätiger, geradezu eine heilige Pflicht.